Schwarz-Rund-Podcast. Genau, ich habe mir was ausgedacht. Und zwar finde ich es total schade, dass ich bei dem ganzen Romanstress und Uni-Stress und Stress nicht mehr dazu komme, Themen zu behandeln, die gerade irgendwie diskutiert werden, die mir wichtig sind. Und deswegen möchte ich jetzt gerne anfangen mit so einer kleinen Podcast-Reihe. Und das passt auch ganz gut, weil eine andere Idee, über die ich öfter schon gesprochen habe mit auch der Twitterin Rümpf, ist die Frage nach, wie stellen wir eigentlich, sagen wir mal, emanzipatorisches Wissen oder queere Verhandlungen dar? Und meistens ist das nur das Ergebnis von Diskursen. Und es macht dann so ein bisschen ein blödes Gefühl, wenn du irgendwie neuen Themen einsteigst, weil du das Gefühl hast, alle haben irgendwie alles schon von der Wiege an gelernt. Und wir stellen irgendwie selten dar, wie eigentlich unser eigener Verlauf war, um zu Wissen zu gelangen. Und ich finde das total schade, weil ja auch darin ganz viel widerständiges Wissen liegt. Also wie komme ich auch zum Beispiel auf meine Privilegien klar oder wie komme ich auf Verschränkung von Privilegien und Unterdrückung klar und wie bin ich da gedankentechnisch hingekommen? Genau, und meine Idee ist, statt daraus einen Text zu machen, einen Podcast daraus zu machen. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann öfter betonen kann, dass das zum Beispiel früher meine Gedanken waren oder ich auch mal vielleicht Themen mich traue zu behandeln, bei denen ich noch gar nicht zu einem Schluss gekommen bin, die mich aber beschäftigen. Genau, das ist der Sinn von dem Schwarz-Rund-Podcast und wir versuchen das jetzt einfach mal mit der ersten Folge. Genau, und ich habe mir ein Thema rausgesucht und es dreht sich so ein bisschen um die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir verschiedene Ideen von Beziehungsform haben? Und mein Erlebnis ist, dass es auf jeden Fall in der queeren Community eine krasse Hierarchisierung gibt. Also es gibt irgendwie die polyamore Beziehung, die auch noch offen ist, die total das queerste überhaupt auf der ganzen Welt ist. Und gleichzeitig erfahren natürlich diese Form von Beziehungen und Lebensweisen eine krasse Abwertung innerhalb der Mainstream-Kultur und der Mainstream-Gesellschaft und strukturelle Abwertungen, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt und ähnliches. Und ich selber komme aus einer queeren Familie, ich kenne vor allem queere Personen und musste aber für mich was ganz Komisches feststellen, dass ich zum Beispiel, wenn ich nicht in einer Beziehung bin, gar kein Problem damit habe, Freundschaften zu haben, bei denen auch Sex passiert oder auch nicht. Und mich verlieben kann in eine Person, aber mit der anderen Person Sex haben kann. Aber tatsächlich, wenn ich in einer Beziehung bin, ich dann ein monogamer Mensch bin. Und das fand ich total scheiße und total unqueer. Und dann habe ich das irgendwie gelernt, so ein bisschen abzubauen. Und dann ging meine Beziehung zu Ende. Und dann gab es ganz spannende Reaktionen. Und mit spannend meine ich scheiße. Dann eine der einprägsamsten Reaktionen, ist mir mittlerweile so klar geworden, war ein total guter Freund, mit dem ich echt eng war und ich habe ihm irgendwie durch einen krassen Liebeskummer geholfen und wir waren füreinander da und er war auch für mich da, wenn ich zum Beispiel einen Crush auf irgendwen hatte und hat es verstanden, dass ich trotzdem mit der Person niemals schlafen würde und so weiter und so fort. Und dann kam das Beziehungsende und die Person sagte mir am Tag des Beziehungsendes nach 4 Jahren und ich war auch schwanger zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt keine Zeit dafür hätte und ich meinte, okay, und er so, aber es liegt eher daran, dass er sich die Zeit nicht nehmen möchte, weil er solche Hetero-Beziehungen nicht unterstützen möchte und ich war so, wow, also erstens bin ich nicht hetero und dementsprechend führe ich auch keine Hetero-Beziehung, ich habe manchmal Privilegien im Sinne von Wohnung finden und ähnliches natürlich, aber ich werde nicht auf magische Weise hetero, nur weil du meine Beziehung hetero liest, genau. Aber da steckt halt eben auch schon mal dieser spannende Punkt drin von queerer Support ist schon da, aber auch weniger, wenn deine Beziehung nicht unseren queeren Maßstäben genügt. Und das ist jetzt 2 Jahre her und jetzt kann ich erst drüber sprechen. Das hat ganz schön lang gedauert. Genau. Und das Witzige ist, dass ich immer wieder an diesen Punkt stoße. Also auch jetzt in der Verarbeitung von Beziehungsende, die bis heute andauert, traue ich mich kaum, um Support zu bitten von nicht-queeren Personen. Und das liegt auch daran, dass oft die Person in der Beziehung, die eben nicht die Beziehung öffnen will, so ein bisschen, ja, irgendwie die nicht so gute Person ist oder die nicht so queere Person. Und ich verstehe das nicht so richtig. Ich verstehe so ein bisschen, wo das herkommt, aber ich finde es sehr schade und würde da total gern dran weiterdenken mit Menschen, weil genauso wie ich zum Beispiel in mehrere Personen verliebt sein kann, solange ich mit keiner Person in Beziehung habe und das queer ist, ist es für mich auch Teil meines Begehrens, dass mein Körper da einfach sehr umschaltet, wenn ich mit wem zusammen bin. Also wirklich quasi eine Beziehung führe, wo beide ineinander verliebt sind, so. Und sich entscheiden, irgendwie nicht nur Sex zu teilen, sondern zum Beispiel auch Wohnraum oder ähnliches. Dann schaltet mein Körper und mein Kopf einfach um auf Monogamie und das war auch für mich total komisch. Aber ja, genau. Damit musste ich umgehen lernen. Und ich hätte das total gern verhandelt, weil mir das natürlich auch irgendwie Sorge macht und Angst macht. Was ist da mit mir los? Ich war nie nur mit einer Person zusammen und auf einmal reagiert alles ganz anders bei mir. Aber sobald ich das angesprochen habe, habe ich gemerkt, dass in queeren Spaces das eher stört und scheiße ist. Während so Sprechen über Polyprobleme total fancy und cool ist. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Berlin-zentristisch, was ich jetzt sage. Und ja, für mich ist so ein bisschen die Frage, wie können wir da hinkommen, zu verstehen, dass es innerhalb der einzelnen Modelle, die wir uns irgendwie wünschen, ja auch Moralkonzepte gibt. Und das ist, finde ich, so ein Punkt, der voll schwierig ist, weil natürlich irgendwie Gender, queere Personen in general immer wieder Abwertung erleben dafür, dass sie irgendwelchen Moralkonzepten nicht entsprechen. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle auch nicht frei sind von Moralkonzepten. Und ich weiß auch gar nicht, ob Moralkonzepte an sich jetzt immer scheiße sind. Also mein Gefühl ist, dass es immer scheiße ist und ich judge mich sehr dafür, wenn ich irgendwie eine Moralvorstellung von was habe. Aber vermutlich ist es ein total wichtiger Punkt, das irgendwie auszuhandeln. So, was ist dein Moralkonzept hinter Poli? Was ist dein Moralkonzept hinter ich bin mit zwei Personen zusammen? Was ist dein Moralkonzept auch innerhalb von Monogamie? Und ich hatte das Gefühl, dass dafür irgendwie wenig oder gar keine Ressourcen bereitliegen, die jetzt nicht super krass cis-hetero geprägt sind. Also mir hilft es halt jetzt auch nicht, wenn in der Brigitte steht, ja, weiß was ich, wenn dein Mann dies und das macht, dann musst du jenes machen oder so, weil das natürlich jetzt dann mit mir nichts zu tun hat oder mit meinem Verständnis von der Welt. Und genau, darüber denke ich gerade nach. Und vielleicht habt ihr ja coole Quellen oder coole Ideen oder vielleicht findet ihr es auch völlig falsch und sagt nein, monogam ist generell eine gänzlich unqueere Idee. Das wäre so meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist so ein bisschen, die habe ich schon mit irgendwie vielen neurodiversen und neurodivergenten Personen besprochen, aber auch immer so beim heimlichen Tee, also es waren auch alles queere Personen, die Frage nach, wie viel emotionales Kapital habe ich überhaupt und wer kann Poli und ähnliches leben? Und es gibt ja manche Menschen, die sagen, für sie ist Poli eben genau dafür die Lösung. Sie müssen sich irgendwie, sind nicht alleine verantwortlich für eine Person. Das gibt ihnen mehr Space für sich selber und so weiter und so fort. Und andererseits habe ich zum Beispiel gemerkt, dass Poli mich als Beziehungsform, also jetzt nicht nur als Konstrukt aus Sexual- und Freundinnenschaften, sondern wirklich mit Beziehungen total überfordert und mich einfach an meine neurodiversen Grenzen gestoßen hat. Und ich das Gefühl hatte, auch dafür gibt es irgendwie keinen Raum. Also so ein, ich kann das nicht leisten. Sondern dann hieß es immer, ja, deine Gefühle sind irgendwie einfach nur Mainstream geprägt und die musst du jetzt einfach mal in die Schublade ganz unten tun und dann passt es schon, ohne halt zu sehen, dass natürlich das aus verschiedenen Positionen einfach unterschiedlich ist. Also wenn Beziehungsende dich irgendwie traurig macht und du mit ein paar Bier und ein bisschen feiern gehen, das überwinden kannst, das ist irgendwie was anderes, wenn, wie wenn schon bei, zum Beispiel schon alleine ein Streit bei dir eine Retraumatisierung auslöst, du getriggert wirst, vielleicht zum Beispiel Zwangsgedanken und Selbsthass hast und da in so ein Drei, also in so einen Kreis kommst, ganz egal wie groß der Streit war und dich erstmal mit den ganzen psychischen Reaktionen befassen musst. Und auch diese Frage eben nach, wie liegt eigentlich Neurodiversität und Neurodivergenz bei dem eigenen Begehren bezüglich der Beziehungsform In der Wertung oder wie gehen Leute damit um oder was haben Leute da über sich gelernt, finde ich total spannend. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass irgendwie so allein schon die Idee von Poly ist für mich zu anstrengend, weil ich das nicht leisten kann. Natürlich so krass nach so einem übelst heteronormativen Scheiß klingt, dass du das gar nicht aussprechen kannst. Was ja auch wiederum verständlich ist, weil ja auch bei Poly-Leuten einfach Verletzungen vorliegen. Und andererseits gibt es halt auch Leute, die schon an sich in sich auch Bock haben auf Poly, aber halt merken, boah, ich kann das mit meiner Diversität nicht leisten. Genauso wie gesagt, wie es auch Leute gibt, die sagen, Monogamie kann ich deswegen nicht leisten. Ja, ich hoffe, ich habe nicht auf zu viele Füße getreten und dass, wenn doch, Menschen das ansprechen. Und ja, ich lade es jetzt einfach hoch, bevor ich zu viel drüber nachdenke. Genau, das war der erste Schwarz-Rund-Podcast. Mal gucken, wie die Reaktionen sind. Vielleicht gibt es dann einen zweiten Teil. Ich freue mich auf eure Ideen. Ihr könnt mir auch gerne mailen, falls ihr sagt, ihr habt keinen Bock, das irgendwie öffentlich zu teilen. Schwarzrund@posteo, also post und dann eu.de. Ich umarme euch. Tschüss.